für den Tod. Krank die Ideale, die Sendung der Zeit. Sie schalten auf die Freiheit zum Massenmord bereit. Ab den Herrn von Pinkegeil ist die Idee, die sich schreckt. Der Treffer findet, sie springen auf das Recht. Für sie gibt's keine Grenzen, Terror herrscht weltweit. Chaos bringt über, die setzt ihre Zeit. Verbrennt die rote Fahne, zerschlagt die RAF. Stopp den Bomben Terror, denn wir sind im Recht. Verbrennt die rote Fahne, zerschlagt die RAF. Stopp den Bomben Terror, denn wir sind im Recht. Verbrennt die rote Fahne, zerschlagt die RAF. Stopp den Bomben Terror, denn wir sind im Recht. Verbrennt die rote Fahne, zerschlagt die RAF. Stopp den Bomben Terror, denn wir sind im Recht.